und gehen. Gehen, ging, gegangen. Stehen. Stehen, stand, gestanden. Laufen. Laufen, lief, gelaufen. Wissen. Wissen, wusste, gewusst. Tun. Tun. Tat, getan.